a transformation of the mind. Not accept things as they are. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Because in this, there's no teacher, no pupil, there's no leader, there's no guru, there's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. Be water, my friend. To understand is to transform what is. You are everything. Hare Krishna, ihr wunderschönen Strahlen Gottes verkörpert in haarigen Fleischsäcken. Ihr hört eine neue Episode von Seelenfutter, der psychedelisch-spirituelle Podcast. Der einzige, dessen Klangfrequenz eine regenbogenartige Brücke zwischen der Erde und höheren Dimensionen schlägt, auf den kleine kichernde Kobolde mit bunten Streifenhosen und Blumen im Haar runterrutschen, um euch mit Federn des Glücks an der Achsel zu kitzeln. Das ist ein weltweit von vielen Menschen bezeugtes Phänomen und damit Fakt. Schon nach wenigen Minuten wird sich ein erhabenes Gefühl in euch einstellen, ähnlich dem, welches ihr hattet, als ihr das erste Mal von einer höheren Position aus die Welt erblickt habt. Nicht Huckepack auf dem von einer 40-Stunden-Woche geräderten Rücken eures Vaters, nein, eher auf dem muskulösen, breiten Schultern Jesu. Bevor wir wieder tief eintauchen in dieser Episode, warum hört ihr mir überhaupt noch zu? Wenn ihr euch stattdessen das Hörbuch Die Kuh, die weinte, buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück absolut kostenlos in einem Audible-Probemonat reinziehen könnt. Ein Buch, dessen Geschichten euch gleichzeitig weinen, lachen und nachdenken lassen werden. Ja, richtig, im ersten Probemonat von Audible ist ein Hörbuch gratis und ihr könnt jederzeit kündigen und es trotzdem behalten. Also ihr seid doch total wahnsinnig, wenn ihr das nicht macht. Nutzt doch dafür den Link auf meiner Seite. Darüber hinaus könnt ihr euch noch mehr Bücher bei Amazon über Buddhismus, Hinduismus, Jainismus, Nihilismus, Terrorismus und Co. bestellen. Warum sich überhaupt noch in Geschäfte begeben und der Gefahr tödlicher Krankheitserreger aussetzen? Ihr könnt euch alles bei Amazon bestellen und liefern lassen. Wenn ihr das tut, wieso nicht auf den Amazon-Link in der Menüleiste meiner Website klicken, wodurch Amazon mit einem kleinen Prozentsatz eures Einkaufs den Podcast unterstützt. Wenn ihr das tut, gib dem Postboten dicken Schmatzer von mir. Aber natürlich müsst ihr das alles nicht tun. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Und ihr hättet diesen Teil schon längst überspringen können. Warum habt ihr nicht? Amerika hat gewählt zwischen einem Sack Schlangen und einem Sack voll Skorpione. Was sich zunächst wie eine Folge von Outer Limits anhört, scheint Realität zu sein. Donald Trump wird nächster Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich ein noch mieseres Gefühl hätte, wenn es Hillary gewesen wäre. Aber was viel wichtiger ist, meine Freunde, ist die Wahl, die jeder einzelne tagtäglich von uns trifft. Nämlich die, welche in unserem inneren geistigen Universum stattfindet, die zu Handlung in der materiellen Welt führt und diese formt. So sagte Buddha einst, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Entscheiden wir uns also für unsere eigenen negativen Gedankenmuster, dem teuflischen Monolog in unserem Kopf. Schenken wir den Horrorclowns aus den Medien Aufmerksamkeit, lassen sie in Form von erschreckenden Unterhaltungen beim Mittagessen mit unseren Kindern teilhaben. Erzählen wir uns einander Geschichten aus der Gruft, während wir eigentlich entspannen und den Pfefferminzaufguss in der Sauna genießen sollten. Jeder kennt die Situation. Man spaziert nichts Böses denkend durch den Tag, erfreut sich am Gezwitscher der Vögel und dem Summen der Bienen, des warmen Gefühls der Sonnenstrahlen, die unsere Wange berühren. Und auf einmal treffen wir einen Freund, einen guten Arbeitskollegen, dessen Mund sich öffnet und ein Schwarm stinkender schwarzer Fliegen der Negativität in Form einer schlechten Nachricht über uns auskotzt. Sie erzählen uns die schlimmsten Dinge, wer zum Beispiel über uns abgelästert hat, pushen die Stories mit Sätzen wie: Wenn ich dir das erzähle, dann, aber dann wirst du sauer sein. Oh mein Gott, hast du gehört? Werden auf einmal Politikexperten. Sie mutieren zu Propheten des Grauens, erzählen uns von satanischen Ritualen im Weißen Haus, bis wir langsam wirklich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass dieses Weihnachten nicht der Nikolaus durch den Kamin steigen wird, sondern Donald Trump zusammen mit seiner personifizierten Außenpolitik in Gestalt einer hinkenden, buckligen Version Knecht Ruprechts, beide mit einer Axt bewaffnet, mit der sie unsere Familie zerstückeln, ihr Blut trinken und mit deren Gliedmaßen den Weihnachtsbaum schmücken. Und wir lassen uns mitreißen, geben dem Horror Raum in uns. Unsere innere Ruhe, die wir zuvor hatten, unser inneres Chi gerät aus dem Gleichgewicht, der Himmel verdunkelt sich, die Vögel, die vorher gezwitschert haben, fallen jetzt tot vom Himmel, und wir finden uns in einer Art siebten Kreis der Hölle wieder. Ein Grund, warum wir uns gegenseitig diese Hiobsbotschaften zustecken, ist nicht nur Sensationsgeilheit, sondern auch der, weil wir selbst nicht damit umgehen können, nicht allein damit sein wollen. Also geben wir die Fackel der Angst weiter in einer Art Staffellauf der Pein und des Schreckens. Der andere Grund ist der, damit wir uns selbst durch den Schaden und das Fehlverhalten anderer überlegener fühlen. Unser eigenes Leben nicht mehr so miserabel und erbärmlich erscheint. Auch das Erfolgsprinzip von Frauentausch, Berlin Tag und Nacht und anderen Sendungen entsprungen aus den reptiloiden Gehirnwindungen kokainabhängiger Fernsehproduzenten, die uns die Welt als Vorort der Hölle präsentieren. Denn die größten, fettesten und stinkendsten Scheißhausfliegen aus dem fauligen Maul Baphomets finden ihren Weg zu uns durch die Medien. Denn immer wenn du die Glotze oder das Radio einschaltest, ist doch das meiste, was du siehst und hörst, Streit, Krieg, Bomben, Epidemien, Skandale, Tod und Zerstörung, ständig Dunkelheit und Finsternis. Es ist fast so, als wäre es Absicht, uns auf einer möglichst niedrigen Frequenz zu halten. Sie könnten auch anders. Aber Liebe, das Pflegen von Freundschaften, gesunder, heilvoller Sex, die Schönheit der Natur, gegenseitige Unterstützung und Umarmung verkaufen sich nicht so gut und sind nicht im Interesse gewisser Strukturen innerhalb des Kapitalismus. Denn ein Großteil der Produkte und Erzeugnisse bauen ja auf der Unsicherheit, dem Erzeugen von Unzufriedenheit und Angst. Am besten ist also, ihr trennt euch von der Röhre, denn das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu Gott. Geht zu euren Gurus. Geht zu euch selbst, weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den Killer erwischt und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal, wie tief der Held in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr. Am Schluss der Sendung wird er gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten. Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität. Wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus. Schaltet sie aus. Schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht sie ab mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? Dreht die Apparate ab. Ein toller Ausschnitt aus dem Film Network. Den Link zu dem Ausschnitt findet ihr auf meiner Seite. Und wer ist eigentlich Archie Bunker? Auf jeden Fall verbreitet sich die Angst in unseren Köpfen Und wir selbst werden ihr Instrument ganz so ähnlich wie Menschen für Agent Smith in Matrix, um Neo in den Arsch zu treten. Wir sind Realitätsmaschinen, welche diese nicht nur produzieren, sondern auch aufnehmen und reflektieren. Realität entsteht aus unserer Ausrichtung, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Erkenntnisse, die aus der noch relativ jungen Quantenphysik kommen. Nun, für Mystiker und Psychonauten heutiger und vergangener Zeit ein alter Hut. So beschreibt zum Beispiel der Buddhismus bereits im 1. Jahrhundert, gestützt auf eine noch viel ältere Auffassung aus den Veden, unsere Kosmologie. Nämlich das Netz der Indra. Ein gigantisches Netz, ähnlich dem einer Spinne, welches sich über Raum und Zeit Dimensionen ausdehnt, dessen Knoten durch Edelsteine gebildet werden und von dem jeder einzelne dieser Steine das gesamte Netzwerk in sich hält und spiegelt. Das heißt im übertragenen Sinne, dass jeder kleinste Teil bis zum kleinsten Furz in diesem Universum miteinander in Beziehung steht und verbunden ist. Der vietnamesische Dharma-Lehrer Thich Nhat Hanh beschreibt das Ganze mit dem Beispiel eines Blatt Papiers, das vor uns liegt. Das Papier kann nicht existieren ohne den Baum, der nicht ohne die Erde, die Sonne, den Regen und so weiter. Dann braucht es eine Holzfäller und der wiederum existiert nicht ohne seine Säge, nicht ohne seine Nahrung, seine Arbeitskleidung oder seine Mama. Es braucht Leute, die aus dem Holz das Papier herstellen, die es handeln, transportieren und verarbeiten. Wenn wir das alles immer weiter verfolgen, erkennen wir letztlich, dass das Papier eine unendliche Kette von Bedingungen voraussetzt, um als das zu existieren, als das es erscheint. Damit dieses unscheinbare Blatt Papier überhaupt existiert, muss also erstmal ein Kosmos und eine Erde da sein. All das ist Voraussetzung, damit überhaupt eine Sache so sein kann, wie sie ist. Das Papier beinhaltet in sich all die Phänomene und Wesen, die es möglich gemacht haben, damit es sich überhaupt manifestieren kann. Du hältst mit diesem Blatt Papier das ganze Universum in deiner Hand. Und wenn wir anfangen, dieses Netzwerk zu begreifen und auf uns als Mensch und unsere Handlung zu übertragen, dann sind wir in keinster Weise so unbedeutend, wie es uns oft vorkommt. Unser Denken, unser Handeln besitzt die Fähigkeit, unsere komplette Umwelt zu verändern, hin zum Leiden oder zur Befreiung. Du bist also ein menschlicher Knotenpunkt in diesem Gewebe von Beziehungen. Das heißt, du bist nicht alleine und keine Insel, die für sich selbst steht. Und allein dein Denken und seien es nur die kleinsten Handlungen, die dir nichtig erscheinen, haben Rückwirkung auf das gesamte Netz. Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, sagte: Auf mich selbst achtend, achte ich auf den anderen achtend, achte ich auf mich selbst. Ramdas sagt zum Beispiel auch in seinem Buch Denke daran, sei jetzt hier. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist an mir zu arbeiten und das Einzige, was du für mich tun kannst, ist an dir zu arbeiten. Oder ich helfe anderen als ein Weg, an mir selbst zu arbeiten und ich arbeite an mir selbst, um anderen zu helfen. Und ja, es ist Arbeit und deshalb scheuen wir es. Wie leicht ist es hingegen zu jammern und anderen die Schuld zuzuweisen, jemanden wählen zu gehen, der die Drecksarbeit für uns erledigen soll, den Finger auf andere zu richten, um uns dann wieder bequem in unseren eigenen müffelnden Kokon aus Selbstmitleid zu verkriechen. Das Spiel scheint also zu sein, nicht darauf zu warten, bis irgendjemand kommt, um die Welt zu verändern. Ein Messias, der von den Wolken herunterschwebt, eine externe Kraft. Die Veränderung muss zunächst von dir selbst ausgehen und der Rest wird folgen. Auch wenn einem die Welt oft aussichtslos und hoffnungslos vorkommt. Und mir persönlich auch die liebste Option wäre, dass Aliens kommen, um unsere Ärsche vor der Stupidität unserer eigenen Spezies zu retten. Aber das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, waren sie immer noch nicht da. Und unsere reptiloiden Politiker machen jetzt auch nicht so den Anschein, als würden sie uns in ein goldenes Zeitalter führen wollen. Also versuchen wir es doch erstmal mit uns selbst. Kümmern wir uns doch erst um unsere eigenen kleinen Kim Jong-uns, dem kleinen Diktator im Militäroutfit in uns selbst, der alles und sofort haben will, Feinde erschafft, die Wahrheit verdreht und Mitglieder seiner eigenen Spezies mit Atombomben der Rache droht und keine Rücksicht dabei nimmt. Die Hillary Clinton in uns, die Scheiße baut, um dann anschließend zu lügen, E-Mails zu löschen, Messer in die Rücken ihrer Brüder und Schwestern treibt, um an die Spitze zu kommen. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, wieso mir nicht eine gute Bewertung bei iTunes da lassen? Bleibt achtsam, fühlt euch verbunden and don't believe the hype. Jetzt kommt noch Daniel Johnston mit True Love Will Find You in the End. True love will find you in the end. You'll find out just who with your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.